Herzen sind schwarz, weil Soldaten in der Schlacht fallen. Schwanzschmille und der neue Givenchy duft im Anzug war, wie mit der Anzug war. Ballerbei beim Designer, Camouflage, Schotter weg. Komm, ich zeig dir in der Kneipe wie ein Bau. Da schmeckt der Beamte am Boden, auch wenn er gut mit dem Schlagstock ist. Keine Gnade wie der blutige Pfad Gottes. Denn ich geh über Leichen wie der Dreckstaat. Marlboro Rot und die Herzen sind pechschwarz. All die Preise und die Words. Capricorn, noch ein weiterer Rekord. Summer Price Club, wir sind dafür geboren. Und wir knacken den Tresor, ready, live, nicht sofort. All die Preise und die Words. Capricorn, noch ein weiterer Rekord. Summer Price Club, wir sind dafür geboren. Und wir knacken den Tresor, ready, live, nicht sofort. Bra, ich war mit Wumme auf dem Spielplatz mit Dukus und Zingans, Mardellis und Shiftars, Bratans vom Balkan, Berlin, Pink Panther. Ein Berliner fick 300 von Sparta. Ab, Schiebehaft, A8, Schiebedach, Albträume, Knastträume, trotzdem haben wir viel gelacht. Zwei Schüsse fallen durch die Decke, kommen rote Tropfen. Alle unsere Feinde werden unterbrochen. Berlin lebt, der Bratan ist präzise, weil ich schieße in dein Kopf durch die Kardine. Auftragskiller, russische Bandite, Ex-SSR, russische Marine. Das ist Berlin, hier kann alles passieren. Ich komm mit Samra und will alles rasieren. Leute spielen Eier, weil bei Kampi probieren. Und sie kapitulieren. Brrra! All die Preise und den Words. Capricorn, noch ein weiterer Rekord. Summer Price Club, wir sind dafür geboren. Und wir knacken den Tresor, ready, live, wie nicht sofort. All die Preise und den Words. Capricorn, noch ein weiterer Rekord. Summer Price Club, wir sind dafür geboren. Und wir knacken den Tresor, ready, live, wie nicht sofort. Ja, Blatter, wir haben uns rasiert, Blatter. Alle nacheinander, wir haben euch gefickt. Berlin lebt.